1. Als Jabin, der König von Hazer, von den militärischen Erfolgen Israels Erfer, Santa Boten und Jobab, den König von Maiden, Soien die Herrscher von Simron und Akshaf. 2. Kontaktiert Zudem die Königer im Norden, die im Gebirge, in der Ebene Sudlik von Kinrit, im Tiefland und auf den Hügeln von Dor und der Kus lebten. 3. Die Allianz umfasst Kanaaniter im Osten und Westen Soe Amoriter, Hetiter, Perisiter und Jebusiter im Gebirge und Highwiter umfasst des Hermon im Land Mizpah. 4. Dies Herrscher Rukten mit ihren gesamten Armeen aus, einer gewaltigen Menschenmensch, die so zahlreich wie der Sand am Meer war und über viel Förder und Streitwagen verfügt. 5. All dies Königer vereinigten ihr Streitkräfte und schlugen ihr Lager gemeinsam am Gewasser von Meerem auf, gegen die Israeliten in die Schlacht zu sehen. 6. Doch der Herr sprach zu Joshua, soll kein Furcht vor ihnen haben. Da a sim nachsten tag zur gleichen Zeit vernichten schlagen word, zudem solti Joshua ihr Förder lahmen und ihr Wagen bebrennen. 7. Daraufhin überraschte Joshua mit seinem gesamten Heer Gewasser von Meerem und griff unerwarteten. 8. Der Herr gab in die Gewalt der Israeliten, die besiegten und bis nach Großheiden, Misrefotmagem und in das Tal von Mizpah im Osten verfolgten, wobei niemand von ihnen entkam. 9. Joshua handelte genau nach den Anweisungen des Herrn, erließ die Förder der Feinde lahmen und ihr Streitwagen im Feuer verbrennen. 10. Zu jener Zeit kehrte Joshua Erobert Hazer und totit dessen König, da Hazer früher das bedeutendste Zentrum all dieser Königreich gewesen war. 11. Die Israeliten tobten Albewohner der Stadt und vollstreckten das Erteil der Wohlstandigen vernichtung, so dass kein Lebusen übrig blieb, woraufhin Joshua Hazer niederbrennen ließ. 12. Joshua bracht Alstadti dieser Königer soe die Herrscher selbst unter sein Kontroll und ließ sie hinrichten, wie es Mose, der Diener des Herrn, einst befohlen hat. 13. Die Israeliten brannten jedoch kein der Stadti nieder, die auf Hügeln errichtet wurden waren, mit der einzigen Ausnahme von Hazer, das Joshua zerstören ließ. 14. Waren die Israeliten die Blüten das wie dieser Stadti für sich behielten, tokten sie konsequent al Einwohner, bis niemand mehr Leben war. 15. Joshua befolgt al Anweisungen, die der Herr seinem Diener Mose gegeben hat und die Mose wiederum und Joshua weitergegeben hat, one ein einzige Forderung zu Vernick Lassigen. 16. So nahm Joshua das gesamte Land einschließlich des Gebirges, des gesamten Sudlaufs, des Lands Goshen, des Tieflands, der Ebene Soe des Berglands von Israel und der des Huge Horigen Taler. 17. Das aerobic Gebiet erstreckt sich vom Karlen Gebirge, das nach Seir Anstate, bis nach Bulgad im Libanontal umfasst des Hermon, al dortigen Koniger nam Gefangen und totit sie. 18. Joshua Furti über einen langen Zeitraum hinweg Krieg gegen all dies Koniger, das Land vollständig unter sein Kontroll zu bringen. 19. Kein einzig Stadt schloss Frieden mit den Israeliten, außer den Highwiten, die in Gibeon wohnten, al anderen Ort mussten im Kampf erobert werden. 20. Es war vom Herrn so vorgesehen, dass ihr Hasen verstock blieben, damit sie Israel im Krieg entgegentreten und one nicht vernichtet werden, wie der Herr es Mose befohlen hat. 21. In dieser Phase vertrieb Joshua auch die Anakita aus dem Gebirge, aus Hebron, Debir und Anab soe aus den gesamten Bergregion in von Judah und Israel und zerstört ihr Stadti vollständig. 22. Im Gebiet der Israeliten blieben kein Anakita mehr übrig, lediglich in den Stadten Gaza, Gat und Ashdod gab es noch einige überlebend. 23. Schließlich nahm Joshua das ganze Land genau wie der Herr es Mose verheißen hat, und verteilte es als dauerhaften Besitz und die Stamm Israels, woraufhin das Land vom Krieg zur Ruhe kam.